schönen Sterne hängt mit Liebe noch der Blick. Aber wie des Sternes Pracht ist es nur ein Schein der Nacht. Die Liebe kann alles verlangen, doch auch vergänglich kann sie sein. Was dahin ist und vergangen, kann es denn die Liebe sein? Wenn das Liebesglück auch flieht, der Liebesschmerz wird nie vergehen. Das Liebesglück auch flieht, der Liebesschmerz.